dich und mein Fokuhila, Fokuhila. Vorne kurz und hinten lang, ja du nimmst mir den Verstand, oh Baby. Ich und mein Fokuhila, Fokuhila. Schlaf mit dir ein, wach mit dir auf. Ey du Fotze, Groupies blasen meinen Schwanz. Ich besitze keine Skrupel, keine Nasenscheidewand. Fahr die Hasenheide lang, jetzt renn die Grasdealer weg. Der Deutsche ist bewaffnet mit der Makita Flex. Trink das Glas Bier auf Ex, was ne gottlose Zeit. Hier ist der Ostblock-Verein, saufen Rostocker Eis. Und weil saufen bei uns Ossis Nationalsport ist, drehen wir Hardcore-Clips auf dem Marmortisch. Hier kommt Fincher, Sozialcheck, meine Battle-Pass. Versenken Pfeffi-Glas und Steffi Graf, sexy Arsch. Sieh das Ende naht, verbotene Liebe. Zieh an dem Joint, ich zieh Koks von der Fliese. Der Scheiß, den ich hier sag, mach ich ein Leben lang. Du bist ne Fotzi, nach zwei Bier schon auf der Theke tanz. Also laber uns nicht voll mit deinem Mädelskram. Eine Frau bleibt auf Ewigkeit dein Gegenstand. Wenn ich einen Tropfen von dem guten Bergadler koste, stink ich aus der Fresse wie ne Fernfahrerfotze. Der Anfang vom Ende, du weißt jetzt schon Bescheid. Komm richtig in Fahrt, wenn die Petnase knallt. Fitch und Bomber, zwei Querulanten. Wir sind Alkoholiker und klären Heroschlampen. Ohne Scham, ohne Sinn, ohne Vernunft. Ihr seid selber schuld, wenn ihr mit Kondome bumpft. Fitch und Bomber, zwei Querulanten. Wir sind Alkoholiker und klären Heroschlampen. Ohne Scham, ohne Sinn, ohne Vernunft. Ihr seid selber schuld, wenn ihr mit Kondome bumpft. Operator B kommt in die Pinte und die Masse klatscht. Ich werd gesponsert dafür, dass ich gleich einen Affen mach. Mit Kindern dummen Menschen und Rentnern macht man Kohle. Ich bin nicht Helene Fischer, deswegen schaff ich's auch ohne. Vor der Jukebox pump ich meine eigenen Tracks. Du feierst Bowser und Crow, ich find sie beide wack. Frauentausch ist heulig, komm ins Brauhaus neulich. Ich zeig dir, dass selbst dein Alki-Vater gegen mich ein Toy ist. Du kannst darüber nicht lachen, ich weiß, du armes Kind. Doch Finch und ich sind wirklich immer blow, weil wir der Adel sind. Und ganz große Fans vom Sexismus. Saufen find ich überkannte, aber Sexismus. Egal ob dicke, blonde, geistig, behindert oder beschränkt. Ich krieg, was ich brauch in jeder Ostberliner Schenke. Bist du Brüde, muss der Bombi leider prügeln. Denn er lernte heute Abend wieder 49 Krüge. Wenn der Dame irgendwas an meiner Fahne nicht gefällt, ist sie entweder ein Mann oder einfach nur bewölkt. Doch schieb die Wolken weg mit deinem strahlend weißen Lächeln, weil ich andernfalls dein Nasenbein zerbreche. Finch und Bomber, zwei Querulanten. Wir sind Alkoholiker und klären Heroschlampen. Ohne Scham, ohne Sinn, ohne Vernunft. Ihr seid selber schuld, wenn ihr mit Kondome bumpft. Finch und Bomber, zwei Querulanten. Wir sind Alkoholiker und klären Heroschlampen. Ohne Scham, ohne Sinn, ohne Vernunft. Ihr seid selber schuld, wenn ihr mit Kondome bumst. Finch und Bomber, zwei Querulanten. Wir sind Alkoholiker und klären Heroschlampen. Ohne Scham, ohne Sinn, ohne Vernunft. Ihr seid selber schuld, wenn ihr mit Kondome bumst. Finch und Bomber, zwei Querulanten. Wir sind Alkoholiker und klären Heroschlampen. Ohne Scham, ohne Sinn, ohne Vernunft. Ihr seid selber schuld, wenn ihr mit Kondome bumst.